und habe mich letztes Jahr sehr viel mit dem Thema Afghanistan beschäftigt, weil ich 9 Monate in der Notunterkunft für unbekleidete minderjährige Geflüchtete gearbeitet habe und habe da sehr viel Bezug mit afghanischen Jungs gehabt und habe dann für die Universität einen Vortrag über afghanische Frauen gehalten und habe mich dann monatelang sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und wurde dann immer wieder, also habe dann in Stuttgart, also ich studiere in Ludwigsburg und komme aus Stuttgart und habe mich dann immer wieder mit dem Thema halt beschäftigt und wurde dann auch von verschiedenen Leuten angefragt, den Vortrag zu halten. Und dann hat sich das jetzt immer so weiter ergeben, dass ich den Vortrag jetzt an verschiedenen Orten schon gehalten habe. Und normalerweise wollten wir ihn auf Persisch übersetzen, damit auch Menschen, die Persisch, also Farsi sprechen, aus Afghanistan oder dem Iran kommen, den Vortrag miterleben können. Aber leider sind heute keine Leute da. Was ich sehr schade finde, weil letztes Jahr wird es auch schon mal gemacht und das war eine sehr schöne Erfahrung, auch die Menschen, die aus dem Land kommen, vor Ort da zu haben und auch in die Diskussion zu gehen. Weil was mir ganz wichtig nochmal zu sagen ist, ich bin keine Spezialistin, ich komme nicht aus dem Land. Ich habe mich einfach mit Büchern beschäftigt und habe Freunde, die aus Afghanistan kommen, mit denen ich mich viel unterhalten habe. Aber ich möchte einfach auch keinen auf die Füße treten, weil es sind einfach Sachen, die ich aus Büchern und Gesprächen zusammen, sag ich mal, geglaubt habe, um einfach einen Vortrag zu halten, weil mir das Thema halt sehr wichtig geworden ist und das Land mich sehr fasziniert hat und ich einfach Menschen das Land und die Geschichte und wie es den Frauen dort geht, weitergeben möchte. Ja, möchtest du kurz dich noch vorstellen? Mein Name ist Aisha Naziri, ich bin in Afghanistan geboren und hier in Lautern aufgewachsen. Ich bin bei den Teachers on the Roads tätig und wie gesagt, also wir unterstützen unsere Schüler mit Hilfe eines Rechtsbeistandes und würden uns natürlich auch freuen, wenn wir da ein paar Spenden, unsere Spenden ein bisschen höher werden. Wir begleiten sie zu einer Anwältin in Ludwigshafen, ist es inzwischen, ne? Oder Mannheim, in Ludwigshafen. Und genau, da sind wir immer wieder auf Spenden angewiesen. Heute haben wir gehofft, dass noch ein paar persisch sprechende Personen im Publikum sind, damit wir das Ganze auch übersetzen können. Aber so kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen und auch den Vortrag genießen. Ist natürlich auch super. Ich werde mit einem Buch anfangen, also ich werde nicht nur selbst ich erzählen, sondern auch aus einem Buch vorlesen. Und zwar heißt es Malalai Tuya, ich erhebe meine Stimme. Das ist eine junge Frau, sie ist jetzt Mitte 30 und eine Frauen- und Menschenrechtsaktivistin aus Afghanistan, die immer wieder auch in Europa oder in den USA Reisen macht und Vorträge hält. Und dieses Buch hat mich sehr fasziniert und auch sehr geprägt und ich habe sie auch letztes Jahr persönlich getroffen. Dazu werde ich aber später auch nochmal was sagen. Und aus dem Buch lese ich vor, weil ich das eine ganz schöne Einleitung finde, um in das Thema einzusteigen. Der Welt Sand in die Augen gestreut. Ich komme aus einem Land des Leidens, aus Afghanistan. Mein Leben hat einige ungewöhnliche Wendungen genommen. Aber in vieler Hinsicht ist meine Geschichte die einer ganzen Generation. In den 30 Jahren meines Lebens hat mein Land unter der Geißel des Krieges gelitten. Afghanen in meinem Alter und Jünger kennen nichts anderes als Blutvergießen, Vertreibung und Besatzung. Als ich noch ein Baby in den Armen meiner Mutter war, wurde mein Land von den Sowjetunion okkupiert. Ich war 4 Jahre alt, als meine Familie gezwungen war, erst in den Iran und dann nach Pakistan zu fliehen. In den kriegsgeschütteten 80er Jahren wurden Millionen Afghanen getötet oder wie meine Familie ins Exil getrieben. Nachdem die Russen endlich abgezogen waren, weil ihr Marionettenregime gestürzt worden war, befanden wir uns in einem wütenden Bürgerkrieg zwischen fundamentalistischen Warlords, auf den dann die barbarische, mittelalterliche Herrschaft der Taliban folgte. Nach dem tragischen 11. September 2001 glaubten viele Afghanen, dass nach dem Sturz der Taliban vielleicht Licht am Ende des Tunnels zu sehen wäre und endlich Gerechtigkeit und Fortschritt einkehren würde. Aber es sollte anders kommen. Das afghanische Volk ist abermals von jenen verraten worden, die behaupten, ihm zu Hilfe zu eilen. Mehr als 7 Jahre nach der amerikanischen Invasion stehen wir immer noch unter fremden Besatzung. Die US-gestützte Regierung ist weiterhin machtlos gegenüber den Warlords, die den Taliban in nichts nahestehen. Anstatt diese ruchlosen Mörder wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen, haben die USA und ihre Alliierten ihnen Machtpositionen verschafft, in denen sie weiterhin die gewöhnlichen Bürger terrorisieren. Vielleicht sind sie schockiert, das zu hören, weil die USA und ihre NATO-Verbündeten die Wahrheit über Afghanistan hinter einem Nebelschleier aus Worten und Bildern verbergen, die die westlichen Medien wiederholen, ohne sie zu hinterfragen. Vielleicht lässt man sie glauben, dass nach der Vertreibung der Taliban die Gerechtigkeit in mein Land zurückgekehrt wäre. Afghaninnen wie ich, die bei Wahlen abstimmen und selbst für Ämter kandidieren, dienen als Beleg dafür, dass die USA Demokratie und Frauenrechte nach Afghanistan gebracht haben. Aber das ist alles nur Lügengebilde, mit dem der Welt Sand in die Augen gestreut wird. Es ist traurig, dass eine Tatsache ist, dass eine Frau zu töten in Afghanistan nicht schlimmer ist, als einen Vogel zu töten. Die USA rechtfertigen ihre Besatzungsherrschaft mit der Phrase von der Befreiung der afghanischen Frau. Aber wir bleiben Gefangene in unserem Land, ohne Gehör vor Gerichten und noch immer beherrscht von kriminellen Frauenhassern. Fundamentalisten predigen weiterhin, dass eine Frau ins Haus oder ins Grab gehört. An den meisten Orten ist es für eine Frau gefährlich, unverschleiert oder ohne Begleitung eines männlichen Verwandten in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Mädchen werden immer noch gegen Geld zwangsverheiratet. Vergewaltigungen sind Alltag und bleiben straflos. Sowohl für Männer wie für Frauen in Afghanistan ist das Leben kurz und oft von Gewalt, Tod und Angst überschattet. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt unter 45 Jahren, im Westen mittleres Alter genannt. Wir leben in verzweifelter Armut. Es ist erschütternd, dass 70% der Afghanen von weniger als $2 pro Tag leben müssen. Und man schätzt, dass über die Hälfte der Männer und 80% der Frauen Analphabeten sind. In den letzten Jahren haben sich Hunderte von Frauen durch Selbstverbrennung umgebracht, um ihr Elend zu entkommen. Nach der Tragödie des 11. September sind viele Bücher über Afghanistan geschrieben worden, aber nur wenige bieten ein vollständiges und realistisches Bild der Vergangenheit des Landes. Die meisten beschreiben ausführlich die Grausamkeit und Rechtlosigkeit des Taliban-Regimes, übergehen aber normalerweise einer der dunkelsten Epochen unserer Geschichte, die Herrschaft der fundamentalistischen Mudschahidin zwischen 1992 und 1996. Ich hoffe, dass dieses Buch Aufmerksamkeit auf die Gräuel dieser Warlords lenken wird, die jetzt das Karzai-Regime dominieren. Wir wollen nicht missbraucht oder von der Welt falsch dargestellt werden. Wir brauchen Sicherheit und die helfende Hand von Freunden weltweit, aber nicht diesen endlosen Krieg gegen den Terror unter Führung der USA, der in Wirklichkeit ein Krieg gegen das afghanische Volk ist. Das afghanische Volk besteht nicht aus Terroristen, sondern aus Opfern des Terrorismus. Heute ist der Boden Afghanistans voller Minen, Kugeln und Bomben, sowie doch in Wirklichkeit eine Invasion von Krankenhäusern, Kliniken und Schulen für Mädchen und Jungen brauchen. Seit Jahrzehnten kämpfen demokratisch gesinnte Menschen in Afghanistan für Menschen- und Frauenrechte. Unsere Geschichte beweist, dass diese Werte nicht durch fremde Truppen aufgezwungen werden können. Ich werde nicht müde, den Zuhörern bei meinen Vorträgen zu erzählen, dass keine Nation eine andere die Befreiung schenken kann. Derartige Errungenschaften müssen durch das Volk selbst erkämpft werden. Sie können nur dann wachsen und gedeihen, wenn sie durch das Volk im eigenen Boden gepflanzt und mit dem eigenen Blut und den eigenen Tränen gegossen werden. In Afghanistan haben wir ein Sprichwort, das mir viel bedeutet. Die Wahrheit ist wie die Sonne. Wenn sie aufgeht, kann niemand sie aufhalten oder verbergen. Ich hoffe, dass dieses Buch und meine Geschichte auf ihre bescheidene Weise helfen, dass die Sonne scheint und Sie, wo immer Sie es lesen, inspiriert für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie einzutreten. Malalai Joya 2009. Kurz noch zu Malalai Joya. Also sie saß auch im Parlament. Also sie gehört keiner Partei an, sondern war eigenständig und hat es geschafft, ins Parlament zu kommen unter Hamid Karzai 2009. Aber sie wurde vom Parlament ausgeschieden, weil sie dort viele kritische Reden gehalten hat. Und sie hat den Warlords, das nennt sie die Kriegsverbrecher, die nach dem Taliban-Regime viele Menschen umgebracht haben, ankreidet, dass diese Menschen halt vor Gericht gestellt werden sollen. Und deswegen hat man sie ausgeschieden und sie lebt seitdem auch im Untergrund und wird halt immer wieder auch verfolgt und wird immer wieder auch mit dem Leben bedroht. Ja. So kurz zur Struktur von meinem Vortrag. Ich werde zuerst ein paar Informationen über Afghanistan geben. Also so einfach ein bisschen, wer lebt dort überhaupt, was wird dort für eine Sprache gesprochen. Dann werde ich einen geschichtlichen Abriss geben, weil es für mich einfach auch wichtig ist, um Afghanistan auch ein bisschen zu verstehen. Und das Land finde ich die Geschichte auch im Hinbezug auf Frauenrechte ziemlich wichtig. Dann gehe ich auf die Taliban auch nochmal ein, was unter den Frauen, unter den Taliban passiert ist. Und die Taliban ja auch immer wieder mehr Macht in Afghanistan gewinnt. Und dann werde ich mich auf RAWA spezialisieren. RAWA ist eine Frauenorganisation, die seit 1974 besteht und für Frauenrechte in Afghanistan kämpft. Dann werde ich noch kurz zur aktuellen Situation etwas sagen. Genau, und dann noch ein bisschen zum Abschluss kommen. Also habe da noch ein paar, noch ein Video auch und ein Lied von Rawa. Genau. Also hier ist eine ganz kurze Karte, wo Afghanistan liegt, und die Hauptstadt ist Kabul, und drumherum liegt halt Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan. Bin ich richtig noch, dass in Turkmenistan auch Farsi wie Persisch gesprochen wird? Genau. Ja. Und im Iran und genau, Länderinformationen, einfach kurz die Fläche, rechts ist halt die Fläche von Deutschland und links die Fläche von Afghanistan. Und die Bevölkerung ist auf jeden Fall auch viel, ist, also das Land ist größer als Deutschland, wenn man das im Gegenzug sieht, aber hat eine viel kleinere Bevölkerungsdichte. Der Staatsoberhaupt und Regierungschef ist mittlerweile Mohammed Ashraf Ghani seit 2014 und der Regierungsvorsitzende ist Abdullah Abdullah. Die Amtssprachen sind Dari, also Persisch, also Farsi spricht man im Iran und Dari spricht man in Afghanistan oder Pashto. Die meisten Menschen in Afghanistan sind zu 99% Muslime, darunter ungefähr 80% Sunniten und 19% Schiiten und 1% ungefähr kann man zu sonstigen Religionen zählen. Es gibt in Afghanistan verschiedene ethnische Gruppen, wo man sagt, dass 40% Pashtunen sind, die halt auch Pashto sprechen, 20% Tadschiken, 10% Hazaren, 10% Usbeken und dann gibt es noch weitere kleine Gruppen. Letztes Mal in meinem Vortrag waren viele Menschen, die sich zu den Hazaren zählen, die haben damals zu mir gesagt, dass diese Zahlen nicht stimmen. Das sind Zahlen, die ich halt rausgefunden habe im Internet, aber sie haben halt erzählt, dass die Hazaren, das weiß ich auch, die werden viel noch unterdrückt in Afghanistan. Das sind eine Gruppe, die sehr unterdrückt wird von anderen Mächten, sage ich mal, und die haben gesagt, diese Zahl ist viel zu niedrig, aber da weiß ich leider nicht mehr. Weitere Fakten sind halt, dass der Analphabetismus sehr hoch in Afghanistan ist und das Durchschnittsalter um die 18 Jahre alt ist und die Lebenserwartung, wie vorhin auch in dem Text von Malalai Choja schon genannt worden ist, um die 44 Jahre ist und die Kindersterblichkeit dort immer noch sehr hoch ist. Okay, kurz das Bild, da werde ich aber gleich noch was sagen, das sind die bekannten Butterstrukturen von Bamiyan, die später von den Taliban zerstört worden sind. Am Anfang war das Land eher ein Land der Durchreise und im 6. Jahrhundert vor Christus war es Teil des persischen Großreichs. Und im 329 und 5000 vor Christus war es eine griechische buddhistische Gesellschaft, die in der Zeit sehr in Frieden und in Toleranz miteinander gelebt haben und die verschiedenen Religionen und die verschiedenen ethnischen Gruppen haben in Frieden und in Toleranz miteinander gelebt. Dann kam 400 vor Christus Alexander der Große, der die griechisch-buddhistische Kultur halt einfach auch nochmal sehr gebracht hat. Dabei sind auch diese diese Butterstatuen in Bamiyan auch entstanden. In dem 622 nach Christus sandte sich überall durch den Propheten Mohammed der Islam aus, doch es dauerte einige Jahrhunderte, bis Afghanistan diesen Islam dann auch angenommen hat. Also erst so 7. Jahrhundert nach Christus setzt sich der Islam langsam in Afghanistan durch. 13. Jahrhundert nach Christus stürmen die Mongolen unter Genghis Khan Afghanistan und zerstören sehr viel Kulturgut und genau. Und 1405 war Herat die Hauptstadt von Afghanistan, heute ist es ja Kabul, und Herat war damals so das Zentrum von Poesie, Musik und Kunst und Wissenschaft. Dann war immer wieder jahrelang, dass es viele Kämpfe unter verschiedenen Stämmen und Staaten gab und die Teile von Afghanistan einnehmen wollten. In der Kolonisierungszeit hat England um Afghanistan gekämpft, aber sie blieben erfolglos, weil sich Afghanistan die Menschen sehr stark dagegen gewehrt haben, dass England wieder abgezogen ist. Die ersten großen Reformen entstanden nach dem Ersten Weltkrieg durch den König Habibullah. Und der hat auch 1922 die erste Reform ausgerufen und die erste Verfassung aufgerufen. Und die ersten sozialen Reformen wurden für die Rechte der Frauen, kamen durch ihn nach Afghanistan. Und durch den König Amunullah, der hat das nochmal erweitert. Und der hatte auch viele Kontakte zu Europa und zu Deutschland gepflegt. Man sagt auch, dass damals die Deutsche und Afghanistan eine Freundschaft entstanden ist und da einen starken Kontakt ganz lange gepflegt wurde. Und dieser König Amunullah, der dann 1922 an der Macht war, hat den Schleierzwang und die Polygamie in Afghanistan abgeschafft und hat die Schulpflicht für Mädchen eingeführt. Und er wollte halt Staat und Religion damals voneinander trennen. Und in dieser Zeit sind auch die ersten Frauenzeitschriften entstanden. Es war halt so, dass aber die Menschen vor allem auf dem Land mit dieser schnellen Situation nicht so zurechtgekommen sind, weil sie sehr in ihrer Tradition und in ihrem Glauben verwurzelt waren, dass es da schon angefangen hat, dass Widerstände entstanden sind, weil ihnen die Reformen einfach zu schnell gegangen sind. 1964 kam dann König Zahir Shah an die Macht, der weiter diese Reformen durchgesetzt hat und weiter für die Frauenrechte gekämpft hat. Und in der Zeit, wo er an der Macht war, gab es in Afghanistan sozusagen 40 Jahre Frieden und Ruhe. Und er gab 1994 auch den Frauen die gleichen Rechte. Und es sind damals auch viele Frauen in die höheren Berufe gegangen, dass sie Ärztinnen wurden, Lehrerinnen. Genau. Und man hat damals in der Zeit, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch schon mal Bilder gesehen haben, dass man von der Zeit auch Frauen in Kabul zum Beispiel mit Miniröcken sieht und mit hohen Schuhen. Und in den größeren Städten die Frauen in einer höheren Bildungsschicht auch, sage ich mal, wenn man das so sagen kann, westlicher gekleidet waren. Aber auf dem Land halt die Menschen mit dieser Schnelllebigkeit und mit dieser krassen Veränderung nicht so zurechtgekommen sind, weil sie noch sehr in ihre Traditionen verwurzelt waren. In den frühen 70er Jahren wurde dann Afghanistan von den Sowjets eingenommen und es entstand die Sozialistische Volksrepublik Afghanistan. Dabei gab es aber sehr, sehr, sehr heftige, blutige Auseinandersetzungen, da die Sowjets versucht haben, mit Gewalt Reformen in Afghanistan durchzusetzen. Auch die Frauenrechte wollten sie mit Gewalt durchsetzen. Und dabei wehrten sich halt das Volk gegen sie und es entstanden viele Widerstandsgruppen, die sich Mujahedin-Gruppen nennen, die von der USA und der NATO gefördert worden sind, also mit Waffen und mit Geld, weil damals der Kalte Krieg sozusagen in Afghanistan ausgespielt worden ist und die USA halt gewinnen wollte und die haben dann schön die Mujahedin-Gruppen gefördert, damit die Sowjets dann irgendwann abziehen. Und Afghanistan war sozusagen dann der Spielball des Great Games, sozusagen der großen Mächten. Die Frauenrechte wurden damals in der Zeit halt als was Negatives gesehen, weil die Sowjets halt diese Rechte wieder in das Land noch mehr fördern wollten und die Sowjets halt etwas Negatives gesehen worden sind und den Kommunismus, den sie bringen wollten. Und daher werden die Frauen zum Spielball der politischen Kräfte. Und in der Zeit war halt auf den Straßen auch sehr viel Unruhe, es kam auch zu viel Gewalt und zu viel Tod und viele Frauen wurden in der Zeit auch auf den Straßen vergewaltigt. Dann sind die Sowjets abgezogen und 1992 kommen die Taliban und die Ausrufung des Islamischen Staates wird ausgerufen und viele Menschen dachten halt damals, waren erstmal glücklich und haben sich gefreut, dass die Taliban kamen, weil sie dachten, dass dann Frieden herrscht und dass dann irgendwie Afghanistan wieder einen Schwung bekommt und wieder irgendwie in die richtige Richtung geht. Und deswegen waren viele Menschen erstmal froh darüber und haben sich den Taliban noch angeschlossen, weil sie aber damals noch nicht wussten, was die Taliban halt dann mit den Menschen vorhatte. Die Taliban hat dann gleich die ganzen Reformgesetze, vor allem für die Frauen, komplett wieder abgeschafft und hat die Scharia-Fundamentalisten juristisch ausgelegt. Die Scharia ist das religiöse Gesetz des Islam, basiert auf dem Koran. Genau, und was halt unter den Taliban die Frauenrechte sozusagen noch waren oder nicht waren, dazu gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was ich kurz noch sagen möchte, die Taliban ist sozusagen, kann man auch sagen, entstanden auch durch Förderung von der USA und durch Geld- und Waffenhandel. Und die Taliban sind vor allem in pakistanischen Flüchtlingslagern entstanden. Also es gab, oder gibt es auch immer noch, und es gab in der Zeit viele Flüchtlingslager in Pakistan, wo viele afghanische Menschen hingeflüchtet sind, weil halt jetzt schon jahrelang Krieg und Auseinandersetzung und Bürgerkrieg gab, dass viele Menschen nach Pakistan geflohen sind und es dort viele Flüchtlingslager gab, wie in Peshawar. Und dort haben sich sozusagen Koranschulen, Maressas gebildet, wo Männer die Jungs zu Kämpfern ausgebildet haben. Ihr Führer war damals Mullah Omar. Und er glaubte halt, dass Allah ihn entsandt hat, um Afghanistan zu befreien. Und dort wurden halt die Jungs ausgebildet, dass Frauen nichts mehr wert sind, dass sie keinen Kontakt zu Frauen haben sollen und dass Allah der Größte ist und dass es nur noch um Religion und Kämpfen geht. 2001 endet sozusagen die Taliban-Regierung, also nach den Anschlägen von Amerika sind dann ja ziemlich viele Truppen in Afghanistan einmarschiert, und damals hat dann das sozusagen der islamische Staat unter den Taliban geendet, und 2005 wird dann ein neues Parlament eingesetzt, und 2009 bis 2014 war Hamid Karzai Präsident, der aber, wie Malalai Joya sagt, auch sehr negativ beleuchtet wird, weil er sozusagen das ist ihre Meinung und auch von anderen Menschen die Meinung, dass er nur ein Marionettenregime und von der USA geleitet ist. Ja. Jetzt komme ich zu den Frauenrechten unter den Taliban. Hier sieht man auch Frauen, die Kinder tragen und die eine Burka tragen. Hier sieht man auch nochmal Frauen und wie eine Frau gerade geschlagen wird. Das werde ich später nochmal kurz eingehen. Das ist eine Politikerin, eine afghanische, aus der heutigen Zeit. Und hier ist nochmal eine Frau, die eine Burka trägt. Also wie eben auch schon mal gesagt, die Taliban sind in den sogenannten Madrasas entstanden, vor allem. Und unter den Taliban wurden die Geschlechter strikt getrennt. Die strikte Auslegung der Scharia wurde durchgeführt. Und die Frauen sollten nur noch eine Burka tragen. Eine Burka ist halt eine Ganzverschleierung mit einem, sozusagen wie einem Gitter am Gesicht, wie man auf den Bildern auch sieht. Das nennt man Burka. Also es gibt ja verschiedene Verschleierungen. Es gibt ja Hijab. Wie nennt man die anderen noch? Ja, Niqab, genau. Und viele Menschen verwechseln die Namen. Also viele Menschen sagen irgendwie, Frauen tragen ja eine Burka, wenn sie eine Ganzverschleierung ist, aber das ist, also in Deutschland habe ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben eine Burka gesehen. Und es gab auch mal, habe ich mal gesehen, irgendwie eine Nachforschung, und dass es eigentlich in Deutschland überhaupt keine Burkas gibt. Es wird nur immer als Symbol gesagt und als Unterdrückung gesagt, dass Frauen Burkas tragen. Aber Burka ist eigentlich nur das, was ihr gerade auf dem Bild gesehen habt, das nennt man eine Burka. Frauen oder Mädchen, also die ganzen Regeln gelten ab der Pubertät, also meistens ab 10 Jahre, wenn halt das Mädchen ihre erste Periode hat, dürfen nur noch unter Bekleidung eines Mahram das Haus verlassen. Ein Mahram ist ein Verwandter des ersten oder zweiten Grades, also Cousin, Bruder, Vater, Opa. Die Fenster von den Frauen wurden beklebt und schwarz verhangen, damit niemand von der Straße ins Haus hineinschauen kann. Die Frau galt nur noch als Verführung und Sünde des Mannes. Sie durften nicht mit anderen fremden Männern sprechen, mussten immer auf den Blick nach unten senken. Und beim Missachten der Gebote galt es halt Todesstrafen, Verhaftungen, Auspeitschungen. Damals, weil die Reformgesetze, bevor die Taliban kamen, gab es ja viele Frauen, die irgendwie in höheren Berufen gearbeitet haben, wie als Ärztinnen oder Lehrerinnen, ist damals das ganze Gesundheits- und Bildungssystem zusammengestürzt, weil halt viele Frauen darin aktiv waren. Und dazu kam es auch, dass die Frauen nicht mehr eigentlich ärztliche Untersuchungen, also zu Ärzten gehen konnten, weil Frauen durften nur von Frauen untersucht werden oder behandelt werden und es durften ja keine Frauen mehr arbeiten. Also war sozusagen die medizinische Versorgung für Frauen komplett nicht mehr vorhanden. Es haben sich in den letzten, also unter den Taliban, aber auch davor und danach viele Frauen das Leben genommen. Viele Frauen konnten auch gar nicht mehr irgendwie auf die Straße gehen und für ihre Essen einkaufen oder so, weil es auch viele Frauen gab, die gar kein Mahrem irgendwie hatten, der sie begleitet. Weil in dem ganzen Bürgerkriegszeit davor und den ganzen Schlachten davor viele Frauen auch einfach alleine waren oder gar keinen Mann mehr hatten und auch finanziell irgendwie sehr viel Schwierigkeiten hatten. Viele Frauen auch unter Depressionen und Krankheiten natürlich durch diesen psychischen Druck leiden und auch Krankheiten, weil kein Sonnenlicht auch mehr überhaupt an sie herankommt, hat man dann auch nochmal rausgefunden. Dann haben sich natürlich auch einige Frauen prostituieren lassen, um an Geld heranzukommen, und auch Taliban haben Frauen, sage ich mal, als Prostituierte genommen, um ihre Sexualität auszuleben. Aber noch was zu sagen, auch viele Männer, also es gab auch einige Männer, die die Frauen unterstützt haben, es wurden auch viele Männer umgebracht, die gegen die Rechte von den Taliban gekämpft haben. Und allgemein war auch bei den Taliban die Musik und Fotos und Tanzen verboten und alle Männer mussten einen Vollbart tragen. Also es hat sozusagen nicht nur Frauen betroffen, sondern auch Männer. Und mir ist es auch nochmal wichtig zu sagen, also nicht, dass die Männer ein ganz schlechtes Bild bekommen, sondern dass es auch viele Männer gibt, was sich auch später noch zu Rawa sagt, die die Frauen auch unterstützen und auch für Frauenrechte kämpfen und auch Männer mit dem Leben zahlen mussten, weil sie gegen die Taliban rebelliert haben in kleineren Dingen. Also es sind jetzt nicht Riesenrebellionen, sondern Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, wenn man keinen Bart trägt oder wenn man mit einer Fremden, also später, was man bei der Rawa ganz gut erfährt, einfach ein Beispiel ist, dass Männer, die gar nicht mit dir verwandt sind, mit dir auf die Straße gehen und dich schützen, und wenn ein Taliban kommt und dich ausfragt, haben die sich als Mahrem, also als Verwandten, ausgegeben. Und das war viel auch den Männern ihre Aufgabe später bei Rawa, aber das werde ich kurz auch nochmal dann erklären. Genau, bevor ich jetzt mit Rawa anfange, würde ich gerne ein Lied spielen, was von den Rawa-Frauen gesungen wird. Das ist ein politisches Lied, was ich leider nicht alles verstehe, weil es halt auf Persisch ist, ja. Nur einzelne Wörter, weil ich habe angefangen, Persisch zu lernen. Aber vielleicht magst du wenn du es verstehst, den Jingle. Irgendwas mit Demokratie. Oh, shut up. von El Pueblo in Nido. Ja, ja. Okay, also Sie haben oft gehört Azadi, was auf Persisch oder auf Deutsch Freiheit heißt. Das heißt, man möchte Freiheit und Demokratie für die Frauen. Sie haben vielleicht kurz das Wort Hijab gehört, also man möchte den Schleier ablegen und möchte eben die Wiederholung Freiheit und Demokratie für Frauen. So, kurz gefasst. Ja, es gibt auch, also im YouTube kann man die Lieder auch finden, das Internet reicht nur gerade nicht. Und da sind auch schöne Bilder von Demonstrationen und so dabei, also falls jemand sich das auch interessiert, kann man die auch im Internet finden. Und Rava hat auch wenn jemand sich dann später interessiert, Rava hat auch eine Internetseite, die hier ist, auch in verschiedenen Sprachen. Ja. Aber wenn sich jemand interessiert, kann ich später auch nochmal irgendwie aufschreiben. Und da hinten habe ich auch Bücher und Filme liegen. Kann man gerne auch später nochmal sich anschauen. Gut. Dann lese ich kurz ein Gedicht vor, was eine Frau, die bei Rava aktiv ist, geschrieben hat. An die Fundamentalisten, du kannst das Kerzenlicht löschen, das meine Augen erfreut. Du kannst die Küsse auf meinem Mund gefrieren lassen. Du kannst die Luft mit Flüchen füllen oder mit der schrecklichen Stille meiner Traurigkeit. Du kannst meiner Schwester ihr Lächeln rauben. Du kannst 1000 Mauern aufstellen. Das alles kannst du tun. Ich aber kann kämpfen. Rava, ich finde die Organisation super, super spannend und sie ist nicht sehr bekannt. Also ich weiß nicht, hat einer von Ihnen schon mal von denen gehört? Also auch, hast du schon mal von Ihnen gehört? Ja, davor. Also ich habe auch afghanische Freunde von mir gefragt und die Hälfte hat Rava nicht gekannt, die Hälfte schon, aber es waren auch meistens eher politisch interessierte oder aktive Menschen, die in Afghanistan auch politisch aktiv waren. Und die Hälfte hat Rava nicht gekannt. Und ich habe das erste Buch, was ich gelesen habe, an meiner Uni in der Bibliothek gefunden, was mich echt erstaunt hat, weil meine Uni ziemlich klein ist. Ja, und da bin ich halt auf diese Organisation gestoßen. Rava, genau, auf Englisch Revolutionary Association of the Women of Afghanistan nennt sich diese Organisation. Im späten 1960er Jahren entstanden auch in Afghanistan viele studentische Bewegungen, die für Freiheit und Gleichheit kämpften. Wie ich auch vorhin schon mal gesagt habe, damals sind ja auch nochmal mehr Reformen entstanden und da war auch viele Frauen in Universitäten und viele politisch bewusste Frauen, die dann angefangen haben, auch noch mehr für ihre Rechte zu kämpfen. Und damals hat Mena, die dann Rava gegründet hat, studiert und hat Gleichgesinnte gesucht, die mit ihr eine Organisation aufbauen. Mena wird auch dann sozusagen zur Heldin dieser Organisation. 1977 ist dann Rava in Kabul entstanden durch die Gründung von Mena. Mena ist auch eine sehr interessante Frau, aber da werde ich halt nicht mehr auf sie eingehen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde, aber zu ihr gibt es auch Bücher, wo geschrieben worden ist, die halt Rava gegründet hat. Und Malalai, auch kurz nochmal auf Malalai zurückzukommen, hat Mena, als sie ein Kind war, mal getroffen, weil Malalai war in einer Schule von Rava. Also Rava bildet Schulen, macht Schulen und Malalai selbst ist keine Rava-Aktivistin, aber ist mit ihrem Gedanken und mit ihrem Gedankengut und wie sie halt auch für ihre Rechte kämpft, auf jeden Fall mit Rava verbunden und war halt jahrelang auch in Pakistan in einer Rava-Schule. Aber ist, also das sagt sie halt auch selbst, ist aber keine offizielle Rava-Aktivistin, sondern sie sieht sich als eigene Aktivistin ohne irgendwie eine Organisation oder eine Partei hinter sich. Mena, die diese Rava-Organisation dann gegründet hat, wird 1987 brutal ermordet bei einem Attentat und wird dann aber zur Symbolfigur dieser Organisation. Und es gibt verschiedene Flyer, Blems und irgendwie Broschüren und überall ist halt Mena immer drauf, weil sozusagen dann die Heldin dieser Organisation geworden ist. Was man halt kurz noch, bevor ich auf die Strukturen von Rava eingehen kann, kann man sagen, dass alle Rava-Kämpferinnen und Kämpfer oder Mitgliederinnen vor gewaltigen Angriffen immer bedroht sind. wie damals unter Taliban, aber wie heute immer noch. Also Rawa ist auch heute immer noch im Untergrund aktiv und kann sich nicht offiziell die Menschen als Rawa-Aktivistinnen bezeichnen. Die Frauen, also es können nur Frauen Mitgliederinnen werden in der Organisation, aber Männer sind genauso wichtig, dass sie viele Aufgaben auch übernehmen. Rawa auch ohne die Männer nicht ihre Arbeit so durchsetzen kann, wie sie es tun. Und alle Männer oder Frauen und vor allem die Frauen, die bei Rawa aktiv sind, haben alle einen Decknamen, weil sie ihren offiziellen Namen zu gebrauchen viel zu gefährlich ist. Das ist Mena. Nochmal kurz. Das ist das Blem-Blem, also die von Rawa. Ich denke mal, auf Persisch steht das Gleiche dort, oder? Genau, da steht auch nochmal das Gründungsdatum von 1977. Es gibt sozusagen vier Bausteine, die Rawas Arbeit vor allem beschäftigen. Und das eine große Punkt ist halt, Bildung ist eine Waffe. Also Rawa sagt, dass Bildung eigentlich das A und O für die Bildung und für den Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen ist. Deswegen sind Grundpfeiler Schulen, die Bildung der Menschen fördert. Sie bilden Schulen vor allem in den pakistanischen, also in den Flüchtlingslagern in Pakistan, aber auch in Afghanistan selbst. Da bieten sie für Frauen vor allem Analphabetisierungskurse an und halt Schulen für Kinder und Jugendliche, also für Jungs und Mädchen. Also sie bilden auch in ihren Schulen Jungs aus. Also viele Schulen, die Rawa halt hat, sind im Untergrund. Also viele Schulen sind so klein, dass sie irgendwie bei Familien im Wohnzimmer gemacht werden und es einfach auch viel Mundpropaganda ist, weil sie das gar nicht öffentlich so zeigen können. In Pakistan schon eher, da war die Lage ein bisschen sicherer, dass es da auch bekannte Rawa-Schulen gibt, die auch offiziell sich als Rawa-Schulen bekennen. Und eine dieser bekanntesten Rawa-Schulen ist die Watan-Schule. Die Frauen, die dort den Unterricht leiten, haben eine hochaktuelle Pädagogik entwickelt, die sie selbst entwickelt haben, weil sie einfach die Kinder und die Frauen beobachtet haben und haben dabei dann eigene Strategien entwickelt. Dabei ist halt die Bildung ihr A und O. Der Unterricht ist in Farsi und in Pashto. Oh. Schön, magst du doch übersetzen. Hallo. Hallo, Salam. Khubi. Mach das kurz zusammen. Achso, ja, kennst du. خوش آمدین. ما امیال با گروه راوا گپ میزنیم، سر گروه راوا گپ میزنیم. این یک گروه زنان است که بر آزادی زنان میجنگند در افغانستان. خانم ادینارا میشناسید؟ من نمیفهمم. Kennst du jemanden? Nein. Okay. خانم ادینا این گزارش خانم ادینا میته و من در فارسی برش ترجمان میکنم. و نظر این گروه روا مکتب تحصیل بسیار مهم هستن. اینا میخوان با گروپا درس میتن، زیادتر خانما را درس میتن و دخترها را درس میتن در کمپ های پاکستان و افغانستان، در کمپ های مهاجرین پاکستان و افغانستان. این درس خودشان ساختن، خودشان این تسهیل ساختن و امور درس هم میتن برای شاگردهای خود. اوکی. Genau, also der Unterricht war vor allem in Farsi oder in Pashto oder auch in Englisch. Also sie haben auch sehr stark die englische Sprache gefördert und Mathematik war auch ein großes Thema. تحصیل در فارسی یا پشتو می دادن و درس در انگلیسی هم می دادن چون انگلیسی را به نظر از با انگلیسی بسیار مهم است زبان انگلیسی In dieser Pädagogik, die sie angewendet haben, haben sie viele Übungen entwickelt und die das kritische Denken fördern und Problemlösungen anregen und sie haben viel Teamarbeit mit den Kindern und Jugendlichen gemacht und haben, also die offiziellen Schulen und die größeren Schulen waren Internate, also da haben die Kinder und Jugendlichen auch dort gewohnt und dadurch wurde auch halt viel im Alltagsleben mit den Kindern gearbeitet und gespielt und sie haben auch viel gemalt, gesungen, Theater gespielt und waren sehr kreativ und haben dabei auch die traumatisierten Kinder irgendwie psychologisch auch sehr viel betreut und mit diesen kreativen Ansätzen geholfen. در این تمرین ها نشان می دانند که چی رقم خود آدم می تانه مشکلات خود را حل کنه چی رقم با گروپ کار کنه این فکر مردم هم می خواستن یک کمک از جنگ و خرابی ملک دور بکنن مهم این بوده بسیار برای اولادات اطفال هایی که در این جنگ کلان شدن که با این مکتب ها برن این مکتب هایشان مکتب های روزانه بود اما مکتب ها بودن که آدم میتونستن درش زندگی هم کنن Und durch diese pädagogische Form, die sie da angewendet haben, sind die Kinder und Jugendliche zu sehr intellektuellen und diskussionsfreudigen Menschen groß geworden, weil sie auch gelernt haben, dass man Sachen in Frage stellen darf, dass man diskutieren darf und dass man auch die Politik in Frage stellen darf. Und sie wurden sehr sensibilisiert zum Thema Politik auch und sie haben auch viele, sage ich mal, westliche Bücher auch verwendet, um mit den Kindern und Jugendlichen auch andere Kulturen auch zu zeigen. Und sie sind sehr weltoffene Menschen geworden. Also viele Absolventinnen und Absolventen, die in den Rawa-Schulen waren, sind sehr hochgebildete intellektuelle Menschen, die sich, die auch später viele in andere Länder gegangen sind, um zu studieren. کسایی که در این مکتب را خارج می شدن بسیار تحصیلات عالی می گرفتن با مکتب مردم های دگره و ملک های دگره از طرف از اون درس برشان می دادن بسیار زیاد نفرهای که این از این مکتب ها خلاص شدن بعدا از این مکتب رفتن در خارج برای درس خواندن Und diese Schulen waren vor allem auch für viele Kinder eine oder sind auch eine große Hoffnung, weil es auch viele Kinder gibt, die halt keine Eltern mehr haben. Und das hat ja damals, was ich kurz nochmal zurückgehen werde, auch die Taliban ja auch ausgenutzt. Die haben ja die Jungs, auch viele Jungs, die keine Kinder mehr hatten, also keine Eltern mehr hatten, in ihre Schulen geholt. Und Rawa hat auch viele Kinder und Jugendliche, die keine Eltern mehr hatten, in ihre Schulen aufgenommen. گروه راوا برای اطفال که مادر پدر نداشتن بسیار مهم بودک چون اینا را با دستشان میگرفتن برشان تحصیل میدادن مکتب میتونستن برن و یک خانه برشان میدادن این گروه Und bei den Frauenschulen, und also dabei ist auch mal wichtig, dass die Frauen das Lesen und Schreiben gelernt haben, also die Alphabetisierungskurse, Aber auch praktische Tipps wurden den Frauen beigebracht, wie Tipps zu Hygiene, zu Kindererziehung und auch viel Diskussion und viel Raum, dass die Frauen viel auch ihre eigenen Sorgen und Ideen einbringen konnten, hat bei den Frauen tiefe Veränderungen eingeführt und hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt und dass sie angefangen haben, sich als Frau zu verändern und sich als Frau mit Rechten auch zu sehen. برای زنان تمرین های عملی هم نشان می دادن مثل کمک می کردن به صحتشان به نگهداری اطفال کمک می کردن زنان کوشش می کردن برشان جرات می دادن که با فکرهای خودم سر خودم فکر کنن سر تحصیل خود فکر کنن و سر زندگی خود فکر کنن Wie ich eben ja auch schon mal gesagt habe, sind aber die Menschen, die bei Rawa aktiv sind und waren, immer sehr viel, also sehr viel Gewalt und sicher, also ihre Sicherheit ist nie gegeben und sie mussten und da müssen immer noch sehr viele Sicherheitsvorkehrungen beschließen, weil es immer wieder auch damals unter den Taliban Razzien gab und auch einige Mitgliederinnen oder Mitglieder, also Unterstützer, ins Gefängnis gekommen sind oder auch getötet worden sind. Und den RAWA-Mitgliedern sehr wichtig ist aber die Zusammenarbeit mit den Familien von den Schülern und Schülerinnen, weil sie dabei auch viele in den Familien getan haben und halt, wie gesagt, viele Schulen sozusagen auch in kleinen privaten Räumen war und da war halt wichtig, dass die Kommunikation auch zwischen den RAWA-Untergrundkämpferinnen und den Familien da war. Und dass der, also wie auch eben schon mal gesagt, dass die Männer auch eine sehr wichtige Rolle spielen, die dann halt oft sozusagen den Maharem gespielt haben, dass die Frauen wichtige Erledigungen vollbringen konnten. Ja. Bei Groi Rawa, Marcelin schon, war von Milo Inja, Taliban, Khoshunat, sehr schon mit dann, wo nur Reide war, hat er gesunde Gimekanan, als Hotel Azi, am Kori, am Roy Familie in Masala, bisher Moe Master, Kadam, Bara am Jatschon, Betona, Komakana. Der zweite große Baustein ist die Bewusstseinsbildung und zivile Gesellschaft. Dabei ist die Frauenzeitschrift Stimme der Frau, Payame Zahn, entstanden. Die viele Beiträge über Frauen, also viele Frauen, also Frauen haben vor allem diese Beiträge geschrieben und diese Beiträge viel gegen die beherrschende Politik war und viel Kritik, genau. Jak Achbar ina bei Name Payam Zanasa, ke as khode khanuma nakhshmisha khode khanuma in ina ra nushtame kanan va as khode khanuma baray khanuma. Die Frauen haben Demonstrationen organisiert und durchgeführt und tun das auch heute noch. Vor allem damals unter der Taliban halt in Pakistan, weil da die Lage einfach ein bisschen einfacher war. مزایره از طرف زنان بودن و هنوز هم هستن. زیادتر در وقت طالبان در پاکستان چون اونجا یک کمک برشان حکومت امنیت اونجا خوبتر بوده از افغانستان کرده. Und sie haben politische Bewusstseinsbildung durch die Korrespondenzen und die kritischen Artikel über die politische Lage im Land gemacht. Also zum Beispiel haben viele Menschen reagiert auf die Artikel, haben ihnen geschrieben, also auch viel Kritik kam von Menschen. Aber sie haben die Menschen nicht abgestoßen, sondern sind ins Gespräch mit ihnen gegangen. Also es gab dann irgendwie immer wieder riesig lange Korrespondenzen mit Männern zum Beispiel auch, wo sie dann immer wieder monatelang mit Männern geschrieben haben, die Kritik geäußert haben, sie haben dann wie geantwortet und sind damit in Diskussionen auch mit den Menschen gegangen, also in schriftlich, aber auch mündlich. Und ihre große Arbeit ist halt einfach, dass sie die Menschen ernst nehmen mit ihren Problemen und mit ihrer Lage und die Menschen zur Diskussion führen. Und das waren die Menschen nicht gewohnt, weil unter den Taliban irgendwie nur, also da hatten sie keine Rechte und man durfte nicht diskutieren, man durfte nicht seine Meinung sagen. Und Rawa hat die Menschen dazu aufgefordert, hat in Diskussion zu treten. مردم را برای سیاست احساس می دادن به طور مثال از طریق مسومین که در اخبار نقش می شدن در این مسومین مردم می تانستن برای گروه روا نوشته کنن اینا پس برشان نوشته می کردن یا آدم می تانست که سوالای خود برشان هم با گپ بگوین با گفتگوی و با با بس کردن مردم و بسیار خانما را تشویق میکردن. Sie überzeugen die Menschen nicht mit Gewalt, sondern mit Argumenten und immer wieder halt, wie gesagt, in die Gespräche mit den Menschen zu gehen. Dabei arbeiten sie halt auch vor allem mit Zugehörigkeitsgefühlen und lassen die Menschen kreativ einbringen. Also die Menschen konnten sich auch einfach oder können immer noch sich in die Opposition kreativ einbringen. Und es gab auch viele Straßentheateraktionen, vor allem in Pakistan, öffentliche Veranstaltungen, Liederabende und viel wurde halt auch ihre Rawa Blem Blem, wo die Mena halt auch drauf ist, verkauft. Und was sie halt auch machen, ist das Undercover-Chatting. Also sie holen die Frauen zu Hause ab. Also sie gehen zu den Häusern, zu den Frauen nach Hause und können damit halt viel auch bei den Frauen bewegen, weil die Frauen vor allem halt unter den Taliban ja gar nicht auf die Straße so einfach gehen konnten und dann sind die Frauen ganz oft einfach zu den Frauen nach Hause gegangen und das nennt man halt Undercover-Chatting. Okay, میخواین که احساس و وابستگی بسازن فعالیت ها دارن مثل طور مثال نمایش ها در سرکای پاکستان یا نمایش های عمومی یا سرود شبانه طور مثال تقسیم میکنن و فروش میکنن مواد خود با خانه زنان میرن امرای زنان اونجا گپ میزنن میخواین با مناظره و گفتگوی نظر مردم را برای خود جذب کنن. Okay, der nächste große Punkt ist die Therapie. Sie sagen, dass sie eigentlich sozusagen auch eine Selbsthilfegruppe sind durch aktives Tun. Also, dass die Frauen sich zusammentun, viele Frauen die gleichen Schicksale erlitten haben, viele Frauen auch Witwen sind, keine Familie mehr haben und dann sie sagen, dass sie was tun und was verändern wollen und sie sich zusammentun und dass dadurch auch viele Frauen sozusagen psychisch genesen worden sind. Und sie große Ziele, die sie einfach anstreben und Sorgen aus ihrer eigenen Verzweiflung herausholen lässt und dann sich für andere Menschen einzusetzen. زنان در گروپ فعالیت دارن، در این گروپ کار میکنن و نتیجه کار این گروپ است که روحان خود این زنان خوبتر میشن چون نگهداری برای دیگران اون بر خود آدم نتیجه داره که از ناامیدی خود آدم برای چون امرای دیگر نفر را کار میکنه میبینه که چی رقم میتونه دیگر نفر را کمک کنن و چی رقم خود آدم را میتونن کمک کنن این نتیجهش است که خود آدم کم کم از ناامیدی خود برای Sie haben auch den Menschen mit konkreten Hilfen geholfen und helfen das auch noch. Und zwar mit Geld und Kleidern zum Beispiel, dass die Frauen auch dann oder Familien mit direkten Geldspenden und Kleiderspenden geholfen haben. Und was Rava halt so ausmacht, dass sie sich den Ärmsten der Ärmsten zuwendet. Also dass die Menschen, die nie gehört werden, sich zuwendet und das auch geschafft hat, dass viele Menschen sich auch Rava angeschlossen haben. مردمایی که ای چیز ندارن، مردمایی که کمک بسیار کمک کار دارن بر اونا پول میتن، بر اونا اما تنها پول نمیتن، ام خانه میتن، ام ظرف میتن یا کالا میتن. Der andere große Baustein ist Arbeit gegen Gewalt. Also Rava möchte keine Gewalt und hat niemals Gewalt unterstützt und ihre Arbeit, die sie tun, ist niemals auf Gewalt basierend. Sie wollen eine Politik ohne Gewalt und deswegen benutzen sie auch keine Gewalt, weil sie sagen, wenn man Gewalt benutzt, dann wird auch wieder Gewalt entstehen und das tun sie halt komplett ablegen. Aber sie versuchen trotzdem, dass die Frauen sich lernen zu behaupten und zu schützen. Und sie machen halt vor allem mit Diskussionen und Gesprächen klar, dass die Frauen ein Recht auf ihren Körper haben. Und dass die Frauen auch bei Vergewaltigungen mit ihnen ins Gespräch gehen, weil Vergewaltigung in Afghanistan durch die Tradition auch als eine Schande angesehen wird und Frauen die oder Mädchen, die vergewaltigt werden, meistens von den Familien abgeschoben werden sozusagen und nicht mehr von den Familien angenommen werden und die Schuld bei den Mädchen und bei den Frauen gesehen wird und nicht bei den Männern. In Groi Rawa به ضد خشونت میخواین کار کنن یا اینا میخواین یک سیاست بدون خشونت میخواین که زنان یاد بگیرن که چه قسم از خود حمایت کنن میخواین که زنان صلاحیت خود داشته باشن در میخواین حمایت از تجاوز در این موضوع زنان کمک میکنن در خشونت در ازدواج در این موضوع این گروه روشنی مندازند برای زنان این هدف این گروه است که زنان تقویت کنند که زنان حقوق بتن Sie versuchen, die Frauenaktivistinnen versuchen, den Frauen, die zum Beispiel Vergewaltigungen erlebt haben, mit materiellen Hilfen auch zu unterstützen. Und vor allem aber auch immer wieder ins Gespräch mit den Ehemännern und auch mit den Familien ins Gespräch zu kommen und sie versuchen auch bei Gewalt in der Ehe mit Aufklärungsarbeit mit den Menschen in Kontakt zu treten und das Bewusstsein halt zu verändern. در تجاوز یا خشونت در ازدواج زنان کمک میکنن امرای فامیلاشان گپ میزنن امرای شوهرایشان گپ میزنن در این موضوع میخوان بسیار زیاد روشنی پرتن بسیار زیاد فعالیت داشته باشن und halt das große Punkt ist halt die individuelle Frau soll gestärkt werden und die strukturellen Ursachen sollen halt verändert werden. تقویه شدن زن برشان بسیار مهم است که زنان بتانن از حقوق خود دفاع کنن. Lese ich noch aus einem kurzen Buch auch noch mal was vor von einer Rava-Aktivistin, die auch, also es ist ein längerer Text, aber ich lese halt nur ein kleines Beispiel draus vor. Der Krieg offiziell ist nun vorüber, begann die Welt zur Tagesordnung zurückzukehren. Der Kalte Krieg gehörte der Vergangenheit an. Das mächtige Sowjetreich war in sich zusammengefallen. Nun, da der Kampf der Afghanen gegen die Russen vorbei war, schafft es Afghanistan nicht mehr in die internationalen Nachrichtensendungen. Khanum Adina aus Kitab Rawa, یک قسمتش برای ما میخوانه در این قسمت میگن که جنگ روسیه در افغانستان خلاص شده انال مردم میترسن که دنیا ایچ دیگه از پیشان افغانستان فراموش شود Auch der Bürgerkrieg war nun in den Augen der Welt bildeten nun die Taliban eine neue Regierung. Wir waren eine Nachricht von gestern. Andere Tragödien beherrschten die Schlagzeilen. Durch unsere Tragödie war noch nicht vorüber. In Wahrheit war sie jetzt erst noch schlimmer. In den folgenden Jahren vergaß uns die Welt und unsere schlimmste Jahre im Elend begann. جنگ‌های داخلی شروع شدن، اخبارای دنیا ما را فراموش کردن، افغانستان را فراموش کردن. اما انال وقتی که روسا از ملک ما برآمدن، خرابترین سالا بر ما شروع شدن. Da ist nochmal, sieht man ein Bild von einer Rava-Demonstration, also wie Frauen halt, aber auch Männer, also hier sieht man einen jungen Mann auch, was ich auch einfach nochmal wichtig finde, dass auch Männer die Rava unterstützen. Und hier sieht man nochmal ein Plakat von Mina. اینجا یک مظاهره گروه روا را می‌بینیم تنها زنان نه هم مردان برای در این مظاهره هستن و اینجا یک تصویر خانم مینا روا را می‌بینیم که این گروه را تأسیس کرده Nochmal als allgemeines Ziel kann man halt zusammenfassen, dass Rava eine Etablierung einer friedlichen zivilen Gesellschaft möchte, die nicht von ständiger Angst, Gefahr und gewalttätiger Kontrolle geprägt ist. Die revolutionäre Vereinigung der Frauen Afghanistan ist eine politische und soziale Organisation afghanischer Frauen, die für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte im vom Fundamentalismus zerstörten Afghanistan kämpfen. Und allgemein ist halt einfach nochmal zu sagen, dass vor allem halt der große Baustein die Bildung und die Schulen sind, die Rava halt ins Leben gerufen haben. Und dass den Mädchen und Jungen dann in diesen Schulen ein positiveres Selbstbild vermittelt wird und Selbstvertrauen, damit sie das Wissen und die Fertigkeiten für ihr Leben rüsten und dass sie für Menschen- und Frauenrechten einstehen. گروه راهوا میخواهد که اما مردم افغان آزاد و متمدن باشند که بدون ترس و خطر زندگی کنند گروه راهوا یک گروه سیاسی و اجتماعی از زنان افغانستان است که برای صلح آزادی دموکراتی و حقوق بشر می جنگند در افغانستان که توسط متذبین خراب شده مهم برای خانم ادینا است که ما بفهمیم که این گروه بسیار زیاد کارشان در مکتب است بسیار زیاد تسهیل میخواین پیش ببرن بر دخترها اما هم بر پسرها که در آینده برای یک افغانستان آزاد بجنگند Und hier sieht man auch nochmal ein Bild bei einer Demonstration von Frauen, von Rava-Frauen. این هم یک تصویر است از یک مظاهره گروه راوا. Und ganz kurz nochmal zur aktuellen Lage von Rava. Also Rava existiert auch immer noch. aber wie gesagt, ist immer noch im Untergrund aktiv, weil sie sich immer noch nicht öffentlich zeigen können, weil es immer noch viel zu gefährlich ist, weil es immer noch genug Menschen gibt, die sie leider umbringen wollen. Und es gibt halt die interessante Internetseite, wo man auch irgendwie, wenn man möchte, nochmal recherchieren kann. Die Zeit sprengt halt den Rahmen, dass ich jetzt da auch nochmal weiter näher eingehe. Ich kann halt nur sagen, dass es RAWA noch gibt und dass die noch immer für Frauen und Menschenrechte in Afghanistan kämpfen. Aber dass die Frauen immer noch im Untergrund aktiv sind und sich nicht öffentlich bekennen können. GROY RAWA als Wachten ist da oft oder oft. با الان انوز هم کار میکنن در موضوع قانون های زن بر آزادی های زن این گروه در بسیار خطر زندگی میکنه انوز هم از وقت که طالبان از بین بردن انوز هم بر بسیار خطر زندگی میکنن اگر شما میخواین زیادتر با این گروه از این گروه بفهمین این معلومات بگیرین یک صفحه اینترنت این گروه داره Okay. Jetzt werde ich ein bisschen auf die aktuellere politische Lage in Afghanistan und der Frauenrechte eingehen. Durch Hamid Karzai und dadurch, dass damals eine neue Regierung entstanden ist und auch viele Frauen ins Parlament gewählt worden sind und es da auch Zahlen gab, also dass dann auch eine gewisse Prozentzahl an Frauen Ämter einnehmen müssten, ist sozusagen die Frauen und Männer vor dem Gesetz heute gleich, aber die Wahrheit sieht leider anders aus. Die Realität ist, dass es immer noch Ungleichheiten und Unterdrückung der Frauen gibt. So gibt es immer noch Zwangsheirat, die Polygamie ist offiziell abgeschafft, wird aber immer noch durchgeführt. Es gibt immer noch viele Kinder, also Mädchen, die sehr jung verheiratet werden. Und es gibt auch immer wieder noch lange Haftstrafen bei Ehebruch oder die verbotene Steinigung. Also wenn eine Frau angeblich einen Ehebruch getan hat, werden immer noch Frauen gesteinigt. Da Regime Karzai Mardon war Sanon pesh qanun asasi masawi astan. Amma da waqiat نابرابی و ظلم سر زنان است. ازدواج بر زور و گرفتن چند زن از نگاه قانون اجازه نیست. اگر کس خیانت بکند جزایشان بسیار سخت است یا جزای سنگباران است که از نگاه قانون این اجازه اما نیست. Einer der bekanntesten Fälle, weiß nicht, ob einer von Ihnen in den Medien das mitbekommen hat, war 2015 der Tod von Fakunda. Das war auch eine junge Afghanin, die sehr brutal ermordet worden ist von vielen Männern auf der Straße, weil sie angeblich einen Mullah, also sie hat angeblich eine Kritik an einem Mullah, der ein Amulett hatte, verklagt, weil er ein Amulett verkauft hat und sie das halt angeblich was dagegen gesagt hat, aber das hat man später rausgefunden, hat das gar nicht so gestimmt, aber sie wurde halt brutal ermordet, man hat sie erst gesteinigt, dann ist man mit dem Auto ein paar Mal drüber gefahren und es gibt da auch Videos und Bilder drüber, aber das würde ich nicht empfehlen, sich anzuschauen. Und das war 2015. طور مثال برای سنگباران 2015 خانم فرخنده بودک که این در گپ و گوی یا در جنگ امرای یک ملا از طرف مردم سنگباران شدن Dann kann man halt sagen, dass in Afghanistan auch heute noch für Frauen und Kinder oder auch für allgemein die Menschen Afghanistan eines der ärmsten Länder der Welt ist. Die Kindersterblichkeit eines der höchsten der Welt ist und auch die Analphabetisierungsrate einer der höchsten in der Welt ist. Afghanistan برای مردان اما برای زنان و اطفال یک بسیار ملک سخت و بسیار ملک غریب است بسیار نفوس افغانستان هنوز هم بی سواد است بسواد هستن و مردن یا مرگ طفل اطفال هنوز بسیار زیاد بلند است در افغانستان viele Frauen sind Witwen und dadurch auch halt einer großen finanziellen Schwierigkeit ausgelebt also durch die Geschichte, was ich auch versucht habe, ein bisschen deutlich zu machen, durch die vielen Jahre Krieg, die in dem Land herrschen und viel Bomben und Tod, gibt es halt viele Frauen, die auch gar keine Familie mehr haben und dadurch finanziell auch keine wirkliche Chancen haben. In سالای جنگ بسیار زیاد سالای جنگ یکی از چیزهایی است که بسیار زیاد زنان بیوه شدند این بیوه پول کار دارن این بیوه برای خود زندگی را نمیتونن بسازن با کمک کار دارن Es ist auch eine sehr hohe Anzahl von Menschen haben keinen Zugang zu Strom und zu Leitungswasser. بسیار نفوس کلان افغانستان به آو و به به آو و به برق دنگه به آو و به برق زندگی میکنند noch vielleicht ein bisschen was auch zur also so ein bisschen allgemein zur politischen Lage dass dass ja viele Jahre lang viele Truppen in Afghanistan eingesetzt waren und auch immer noch zum Teil sind. Und dass die NATO ja auch immer noch zum Teil dort sitzt. Aber mehr habe ich mich gerade mit diesem Thema nicht beschäftigt, aber es ist auch eigentlich auch ganz interessant, wenn man sich damit auch nochmal mehr beschäftigt. Was ich aber noch eigentlich sagen will, ist, dass in Afghanistan immer noch sehr viel Gewalt herrscht, viele Bombenanschläge, viel Angst, viel Terror und viel Tod und die Taliban in vielen Regionen von Afghanistan wieder stärker wird und sie bestimmt auch in den Medien immer wieder mitbekommen, dass es immer wieder Anschläge gibt. So gab es diesem Jahr schon ein paar Anschläge in Kabul, letztes Jahr gab es bei einer großen Demonstration von vor allem von Hazaren, das war gegen irgendeinen Wasserbau, der gemacht werden soll, gab es eine ganz große Demonstration von Afghanen in Kabul und da sind sehr viele Menschen umgekommen und ich habe einen guten Freund von mir, der bei Peace, der in Kabul bei Peace Volunteers auf Afghanistan aktiv war und von dem sind auch sehr viele Freunde bei diesem Anschlag ums Leben gekommen. Taliban bisher sehr in Afghanistan pass gegriffen. خشونت در افغانستان بسیار زیاد شده امطور املای انتحاری مثل املا ضد ازارا که یک دوست خانم ادینا در گروه پیس والنتیرز آف افغانستان که زندگی میکنن از اونا هم فامیلش در این املا از به قتل رسیدن Terror und Mordan der Afghanistan in Salai gesagt, da bist du ja sehr schön. Es gibt aber auch schon einige Frauen in Afghanistan, die im Parlament auch sitzen und zum Beispiel ist das Shukriya Barakzai, die hat auch ein Buch geschrieben, das ist diese Frau, oder wie Malalai, aber die halt aus dem Parlament, wie ich vorhin erklärt habe, rausgeworfen ist, weil sie halt zu viel Kritik an dem Parlament geäußert hat. Und es gibt auch noch viele Beispiele, wo Frauen und Männer für die Frauen- und Menschenrechte in Afghanistan kämpfen. Es ist aber halt schon auch so, dass viele Menschen, die intellektuell und höher gebildet sind, auch aus dem Land fliehen, weil sie eigentlich keine Perspektive mehr sehen. Aber viele, also ich habe auch eine gute Freundin, die in Stuttgart jetzt lebt seit 3 Jahren und die aber auch sagt, ich möchte eigentlich wieder in mein Land zurück, um meinem Land auch irgendwie wieder Hoffnung und Mut zu geben und das Land auch wieder aufzubauen. Und Malalai Choya, sie hat sich entschieden, in Afghanistan zu bleiben. Sie sagt ganz stark, ich möchte mein Land nicht verlassen, es müssen auch Menschen hier bleiben, um was zu verändern und das Land Menschen- und Frauenrechte aufzubauen. بازم زنان در سیاست و شورا کار میکنن مثل خانم شکریه برکزای بسیار زیاد نفوس افغانستان که تاثیر کرده میخواین از افغانستان براین اما انوزم نفرای هستن مثل یک دوست خانم ادینا که در باشتودگت زندگی میکنه که این 3 سال است که در آلمان است اما پس میخواه برن با افغانستان و با افغانستان کمک کنن خانم ملالای جویا یکی از اون خانم هستن که میخواین با افغانستان باشن و میخواین با ملک خود از افغانستان کمک کنن. Allgemein kann man halt sagen, dass das Land leider noch weit weg ist von einem friedlichen und demokratischen, gleichberechtigten Leben. Aber das ist halt, was ich nochmal wichtig finde zu sagen, man nicht über einen Kamm scheren darf und auch die Männer nicht dort über einen Kamm scheren darf. Dass es auch viele Menschen dort gibt, die für Demokratie und Menschenrechte einstehen und dafür kämpfen und davon auch träumen. Und da möchte ich kurz auch noch ein paar Sachen, die ich rausgefunden habe, sagen und auch stehen jetzt gar nicht alle dabei. Ich habe noch viel mehr in der Zukunft, wenn ich mich immer wieder damit beschäftige, rausgefunden. Ja. زنان و مردان که برای آزادی افغانستان می جنگد و کار می کنند اینا نشان می ده که مردم افغانستان هنوز هم امید دارند که افغانستان آزاد و دموکراتیک یک وقت باشد. اینجا می بینیم الان یک چند دانه اجاره و گروه های دیگر که در افغانستان کمک می کنند. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Frauenradrenngruppe, die sozusagen auf Rennfahrrädern ihre eigene Revolution fahren. Die besteht in Kabul und die Frauen fahren halt Fahrrad. Und das ist eigentlich ein Bild, was dort auch nicht sehr bekannt ist. Und die Frauen, es gibt auch eine ganz schöne Dokumentation darüber, erzählen auch, wie Männer anfangen, Steine auf sie zu werfen. Aber sie kämpfen dafür und machen es trotzdem und wollen auch bei der Weltmeisterschaft mitmachen. یک گروه هست که زنان با سر دوچرخه میرند. اینا بسیار زیاد عمله دیدن از طرف نفران متعصب، اما این زنان میخواین که خودشان میگن میخواین با سر دوچرخه خود با طرف آزادی برند. Dann gibt es einige Frauen, die auch anfangen Autofahren zu lernen, um ihre eigene kleine Revolution zu leben. Und allgemein kann man halt sagen, dass es halt einige Frauen oder Mädchen gibt, die sozusagen in kleinen Sachen ihre Revolution leben und gegen ihre Unterdrückung kämpfen. Zum Beispiel, dass auch manche Mädchen oder Frauen auch bewusst sagen, sie möchten keinen Schleier, Hijab oder sowas mittragen und verschleiert in Afghanistan leben. یک گروه چوچه زن هست که می خواهند متردوانی را یاد می گیرند، یک گروه زن هست که می خواهند چادری را نپوشند. شما می بینین زنان با گروه چوچه می خواهند برای آزادی خود کار کنند. Dann gibt es auch Frauenhäuser. In Kabul gibt es ein sehr bekanntes. Ich hatte auch ein ganz gutes Video mal gehabt. Das wollte ich auch eigentlich heute zeigen, aber das gibt es nicht mehr in der Mediathek. Da hatte ZDF mal ein ganz aktuelles Video gezeigt über Mädchen und Frauen in Afghanistan. Das war 5 Minuten, aber ziemlich gut zusammengefasst, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. خانه برای نگهداری زنان هستند، مثل که در کابل ساخته شدن. برای این یک کوتاه ویدیو بود در اینترنت، اما اون آدم دیگه نمیتونه یافت کنه. Dann Terdefems, kennen wahrscheinlich manche vom Namen, macht auch einige Projekte in Afghanistan, um die Frauen dort zu unterstützen. تردفم یک گروه است که اونا هم برای حقوق زنان و برای آزادی زنان افغانستان کار میکنن و میجنگند. Dann gibt es auch Filmprojekte, um Menschenrechte und von Frauenrechte zu unterstützen. Und zum Beispiel ist da Mohsen Makhmal Baf und Masia Meshikini, die Frauenprojekte und Filmprojekte durchführen. با پروژه فیلم می خواهند حقوق زنان را قوی بسازند. به طور مثال پروژه آقای محسن مخمل باف و خانم مریضی مشکینی. Und dann gibt es auch Frauen, die Musik machen. Also es gibt zwei bekannte Rapperinnen, die Rapmusik machen und Texte halt schreiben, um auf die Missstände in Afghanistan und die Frauenrechte aufmerksam zu machen. Und es gibt eine bekannte Graffiti-Sprayerin, also eine junge Frau, die in Kabul auch lebt und Kunst studiert hat, die mit Graffitis aufmerksam macht. Und ich weiß den Namen gerade nicht, aber ich kann es gerne, wenn sich jemand interessiert, da auch nochmal nachrecherchieren. Und die macht halt mit Graffiti ihre eigene Revolution und macht auch Graffiti-Kurse. Und so gibt es immer wieder mehrere kleine Beispiele, wo halt Frauen und Männer für die Rechte der Frauen und Menschen kämpft. گروه های هستن که راجع به سیاست بیت میخوانن یا رپ میکنن، هم یک گروه زنان هست که گرافیتی رنگ میکنن با دیوالا یا با زیادتر با دیوالا. Und es gibt eine Skateboard-Schule in Afghanistan, zwei Stück von Leuten, die Skateboard-Schule für Mädchen aufgebaut haben und dort die Mädchen Skateboard lernen, also sie gehen dort zur Schule und lernen richtig professionell Skateboard fahren. یک مکتب است در افغانستان که برای دخترها و زنان سکیتبورد رفتن یاد میتن با سکیتبورد رفتن یاد میتن. یا دا سیت من نوخ ما زوی میدلز دی بای دیزر فاراد گروپه دابای سند. Genau, bevor ich jetzt ganz zum Ende komme, ist mir noch mal ganz wichtig zu sagen, dass ich noch nie in dem Land leider war, dass ich halt natürlich jetzt nur über Dinge gesprochen habe, die ich mir angeeignet habe und auch in bestimmte persönliche Richtungen, die mich einfach auch interessiert hat und halt durch Bekannte und Freunde, die ich kennengelernt habe, die aus Afghanistan stammen. Und ich möchte auch nicht, dass das Bild irgendwie von Afghanistan ganz schlecht jetzt auch ist, weil ich finde selbst persönlich dieses Land sehr faszinierend und wunderschön und mein großer Traum ist es, selbst dort mal hinzugehen. Und ich habe auch angefangen, die Sprache zu lernen, weil mich irgendwie die Kultur, das Land irgendwie sehr, sehr fasziniert. Und ja, mir ist einfach wichtig auch zu sagen, dass das Bild nicht ganz negativ ist und dass irgendwie, dass es alleine auch schon von der Natur und auch der Kultur, die ich auch dort fand, ist einfach ein sehr faszinierendes Land ist. Und auch, dass es viele, also auch nochmal zu sagen, dass es auch einige Männer gibt, die für Menschen- und Frauenrechte einstehen, die aus Afghanistan kommen oder dort auch leben. Und das letzte Abschlussbild ist letztes Jahr in Stuttgart gewesen. Da ist Malalai Choya, die Frau, die ich vorhin vorgelesen habe, die eigentlich so mein Vorbild ein bisschen, sage ich mal, geworden ist, für Frauen- und Menschenrechte zu kämpfen. Und der Mann ist Shigit Musadek, das ist ein bekannter afghanischer Sänger, der in Hamburg mittlerweile lebt und der sehr viel tolle Musik macht. Und ich habe ihn auch, also ist sozusagen auch eigentlich ein Freund von mir geworden, so, und der tolle Musik macht und sehr politische Musik macht. Der hat zum Beispiel Bella Ciao, das kennt bestimmt jeder, auf Persisch übersetzt. Und das ganz recht ist Konstantin Wecker. Ja. Und das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, die Menschen und vor allem mal Choya persönlich kennengelernt zu haben und mit ihr reden zu können und dann auch noch Konstantin Wecker, den ich auch ganz toll finde, irgendwie auf einem Haufen begegnet zu sein, ja. خانم ادینا خودش هیچ وقت به افغانستان نبوده. افغانستان از طرف دوستای خود و کتابا شناخته. این ملک و فرهنگ این ملک افغانستان بسیار خوشش آمده، بسیار با قلب خود گرفته. امیدوار است که یک وقت بتونه خودش با افغانستان بره و میخواه بارم بگویه که افغانستان یک بسیار ملک مقبول است، یک بسیار فرهنگ مقبول داره. تنها بد و خراب دیدن افغانستان خوب نیست، آدم مردمشان ببینه، آدم فرهنگشان ببینه. و برای خانم ادینه مهم است که نه تنها زنان اما مردان افغانان برای حقوق زنان می جنگند. اینجا با این تصویر می بینین خانم ملالای جویا، خود خانم ادینه را و یک بیتخان افغانه شگفت مصدق Konstantin Wecker. Was würde ich sagen? und wenn dich noch jemand auch interessiert, kann ich auch noch einen YouTube-Link weitergeben. Wir haben letztes Jahr von meinem Studium aus mit 10 afghanischen Männern einen Film gedreht, einen Kurzfilm. Wir haben zusammen ein Projekt gehabt, 3 Monate lang, und die Männer. Also uns war es wichtig, dass die Geschichte von den Männern kommt. Und 2 Männer haben die Geschichte geschrieben, wie sie einfach auch die Integration und wie sie hier in Deutschland wahrgenommen werden. Und da kann ich gerne auch den Link oder so weitergeben. Weil es, ich hätte ihn gerne auch hier jetzt gezeigt, aber das Internet ist so schlecht, dass ich nicht weiß, ob es funktioniert. Und da hinten habe ich nochmal Bücher ausliegen, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich würde mich auch sehr über eine Spende für RABA freuen, weil ich bei anderen Vorträgen auch schon Spenden gesammelt habe und gerne auch irgendwie RABA finanziell unterstützen würde. Und wenn ich genug zusammen habe, würde ich gerne halt die Spenden an RABA weitergeben. Genau, und das Essen geht zu Teacher on the Road. ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin auch noch offen für Fragen oder Diskussionen. Ja. Und danke an die Leute vom Eselsohr, dass wir hier sein können, und danke für dein Übersetzen. Ja, danke fürs Essen. Ja. آقای خانم ادینا یک فیلم ساخته با ده هموطنهای ما که نو بر آلمان آمدن. این فیلم هم میتونین از طریق یوتیوب ببینین اگر میخواین ببینینش. خود خانم روا خوش میشه اگر یک کمک پول جمع کنه برای گروه روا. ما یک کمک غذا ساختیم از اون غذا، اگر میخواین لطف کنین و یک کمک بگیرین. تشکر. Ja, also ich bin gerne noch für Fragen und Diskussionen offen. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist zu sagen, wir müssen alle gegen die Abschiebung nach Afghanistan protestieren und kämpfen. Ich glaube auch. Ja, aber die Situation ist trotzdem. Ja, gerne. Ja. Dieses Foto von der Demonstration, weißt du, wo diese Demonstration war? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor in Afghanistan. Ja, ich weiß halt, dass einige Demonstrationen vor allem in Pakistan durchgeführt worden sind. Ja. Ja, und das Bild weiß ich leider nicht, aber ich denke halt in Pakistan, weil also im Buch wird viel beschrieben, dass die meisten Demonstrationen in Pakistan stattfanden oder stattfinden, weil in Afghanistan die Lage halt viel, viel, viel unsicherer immer war als in Pakistan. Ja, ich denke schon. Okay. خانم اسقط سوال کرده که این تصویرهای مزایده از کجا هست و خانم ادینا فکر میکنه که این در پاکستان بودن این مزایده زنان. Ja. Also ungefähr eine Ahnung, wie viele Frauen da aktiv sind bei RABA oder auch waren und wie sie sich auch finanzieren, dass wenn die ganzen Schulen und so weiter aufbauen? Ja, also wie viele Frauen genau aktiv mittlerweile sind, das weiß ich leider nicht. Und ich habe auch die Zahlen nicht mehr im Kopf. Die stehen bestimmt auch im Buch ein bisschen drin, aber die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf. Finanziert haben sie sich halt vor allem auch durch Spenden und durch die Schulen waren ja zum Teil einfach privat bei Menschen in den Wohnungen und da hat man dann eigentlich keine Finanzen gebraucht und die Frauen machen das alles ehrenamtlich und kriegen dafür natürlich kein Geld. Und durch die Verkäufe von diesen Blam-Blams und von den Zeitungen haben sie halt auch Geld zusammenbekommen. خانم نینا پرسان کرد که چند نفر در گروه روا کار میکنن و این چی رقم پول خود جمع میکنن. در خانم ادینا نمیفهمه که چند نفر در این گروه کار میکنن. درس این معلم ها درس بی پول میتن، در خانه های مردم میرن و پول جمع میکنن از گروه های دیگه. Mich würde es interessieren, die jetzt noch gekommen sind, die Persisch sprechenden, ob ihr RABA kennt? Schon mal Groi Rawa Remeshnasin, Bertan Oshna Astan. Ich weiß gar nicht, Der Name ist bekannt, man kennt keinen, der persönlich dort arbeitet, aber der Name ist bekannt. Und Malala Choya auch, oder? Ja. نه بیشترش هم فعالیتش تو کابل هست بکنیم یا شهرهای دیگه هم هست از این گروه؟ از گروه روا؟ sind Sie in, ist die Gruppe, ist die Rava-Gruppe in Kabul primär tätig, aktiv oder auch... Rava ist in Kabul entstanden, gegründet, aber ist in ganz Afghanistan in verschiedenen Regionen aktiv und halt in Pakistan in den Flüchtlingslagern. Also viele Schulen sind halt in den Flüchtlingslagern in Pakistan, vor allem in den 80er, 90er Jahren gewesen. Da خانم مینا روا این گروه را در کابل ساخته اما فعالیت دارند در زیادتر در کمپ‌های مهاجرین در پاکستان در خود افغانستان هم اما زیادتر در کمپ‌های مهاجرین درس میتن در چی نیستن؟ در ولایت ها حتما اگر باشن هم چون نمیگن که از این گروه هستن از خاطر با خطر زندگی میکنن gar nicht vorstellen, wie grausam die Arbeit die gemacht haben, die Taliban auf einer Straße ohne Grausamkeit. این خانم ها میگن که برشان بسیار سخت است که فکر کنن که چقدر یک سخت زندگی مردم افغانستان در وقت طالبان داشتن چقدر زیاد ظلم سر مردم افغانستان میشدن Und das Buch ist auch unheimlich interessant, wenn, also ich dachte auch so, naja, bei denen ist doch jetzt alles besser, wird jetzt so in den Medien mit Frauenrechte und jetzt haben wir einen Präsident. Wenn man das liest, ist halt mal die Wahrheit, wie es wirklich ist, dass eigentlich die Verbrecher, die da in der Macht sind, die Wahlopfer, ist der Feuer. Also ja, das ist ja auch der Grund, warum sie aus dem Parlament rausgeworfen wird, weil sie das Parlament ankreidet, weil halt die Walots, die Mujahideen, also die im Bürgerkrieg damals viel, viel, viel Blut an den Händen haben, viele Menschen umgebracht haben, jetzt im Parlament sitzen und viele hohe Regierungsbeamten sind. در این کتاب خانم ملالا جویا این نشان میده که چقدر نفرای مجاهدین هنوز هم در این رژیم کرزی فعالیت دارند در خود شوریا فعالیت دارند در خود سیاست فعالیت دارند اینا را نشان میده در این کتاب اگر میخواین این کتاب هر وقت که میخواین بخوانیم یک بسیار کتاب خوب است Ich glaube, es war auch so, ne, dass halt manche Orte moderner sind, aber sehr riesig Afghanistan und je nachdem wurden Walots sehr brutal in manche Regionen halt versetzt und da war halt auch wieder alles rückgängig dann, die Front. Ja, das Gefälle zwischen der Hauptstadt Kabul und dem Rest ist sehr stark ausgeprägt. Weil die ja da auch wieder, wie wir halt die Verbandsgemeinde oder so, wieder an also bestimmte Leute, die vorher halt auch die Bösen waren. Die Malala, also die Malala kommt aber nicht aus Kabul, die kommt von einem kleineren Gebiet, aber da hat sie halt durch ihre Arbeit und dadurch, dass sie wurde sehr bekannt und hat auch ein Waisenhaus aufgebaut und eine Schule aufgebaut, haben die Menschen sie sehr stark unterstützt in ihrer Region. Also sie hat es halt geschafft, so hoch zu kommen, weil sie halt einfach menschlich auf einer Ebene mit den Menschen war und oder ist und dadurch eine riesengroße Unterstützung hat. Also sie, wie gesagt, sie ist nicht in der Organisation aktiv, sie ist nicht in der Partei aktiv, sondern hat gesagt, ich mache das alles für das Volk, für das ich bin die Stimme des afghanischen Volkes, was die Menschen, was sie eigentlich brauchen und wollen, und halt stark dann halt auch auf die Frauen gerichtet, ja. خود خانم ملالای جویا از کابل نیست، از یک جای دیگه افغانستان است و برای این خانم مهم است که در کدام گروه نمیخواه باشه، این خودش میخواه صدای افغانان، مردم افغان باشه. Sie kommt aus der Nähe von Facha. Aus طرف Facha. Ja, aus طرف Farhaus. Ja. Also wo du gerade erwähnst, im Waisenhaus, das er eingerichtet hat, du hast ja erwähnt, dass unter der Herrschaft der Taliban man als Frau auch nur unter Begleitung eines Verwandten auf die Straße durfte. Da frage ich mich einmal, Verwitwete, die vielleicht ihre gesamte Familie verloren haben, oder eben auch Waisenkinder und ähnliche, die eben keine direkte Verwandtschaft hatten, wie konnten die überhaupt am Leben teilnehmen? Also konnten sie wahrscheinlich dann... Gar nicht, ja. Also es war fast unmöglich. Und es gab halt Männer, die gesagt haben, ich gebe mich als dein Mahrem aus und ich helfe dir und unterstütze dich. Also es gab immer wieder auch, oder auch die Rawa hat ja auch viel auf die Männer, vor allem in der Taliban-Zeit, zurückgegriffen, die sie dann unterstützt haben. Aber viele Frauen hatten diese Möglichkeit nicht. Nee. Ja. Und Malala hat die Waisenhausschule nach der Taliban gegründet. Also sie ist jetzt 35, also sie war Jugendliche, als die Taliban da war. Und sie ist auch vor allem im Iran und in Pakistan groß geworden. Also sie war in Pakistan in einem Flüchtlingslager, ist sie groß geworden, wo sie dann auch selbst in dieser Rawa-Schule war. Und diese das Waisenhaus, was sie dann in Farah gegründet hat, das gibt es auch leider gar nicht mehr, weil die Finanzen nicht mehr möglich waren. Das war aber nach der Taliban-Zeit, also nach dem Taliban-Regime. Aber das Krankenhaus, was sie gegründet hat, das gibt es noch. این آقا میخواستن بفهمن که چی رقم نفرایی که بیوه بودن یا اطفالایی که مادر پدر نداشتن اونا چی رقم با وقت طالبا زندگی میکردن، باید بر خود یک مرهم یافت میکردن که میتونستن بیرون براین و سر سرک براین. خانم ملالای جویا تنها در سیاست کار نمیکنه، فعالیت تنها در سیاست نداره، اما هم یک شفاخانه ساختن و یک خانه برای اطفال که مادر پدر ندارن. Aus welcher Region kommt ihr? Aus kodam joy Afghanistan shumas. Aus Kunduz im Norden. Tschüss, schönen Tag noch, schönen Abend. Danke. Im Kunduz steht es mit den Frauenrechten auch nicht so gut, hat er gerade gesagt. Wir haben jetzt, glaube ich, vier junge Männer hier aus Afghanistan. Ich weiß nicht, ob die Leute vielleicht bereit sind, aus ihrer eigenen Erfahrung zu erzählen, wie das Frauenbild in der eigenen Familie von Müttern, von der eigenen Mutter oder Schwester so gesehen wird. Ja. اگر شما میخواین میتونین برای اگر شما میخواین میتونین برای ما کوتاه بگوین که چی رقم زنان با فامیل شما یا با فکر شما زنان افغانان چی عقار دارن، چی آزادی را دارن، هم با فامیل شما مثل مادرتان یا همشیرتان، اما هم اگر نمیخواین از فامیلتان، اما طور از زنان افغانستان. خاص سکونت ندارد سال مثل جان نیست که تو نیست شار بره، نمیتونه به شار بره زنان افغانستان، خیلی ما که میشناسیم اما شار. اوکی. Ja, also seine Erfahrung, die er gemacht hat, ist, dass sich afghanische Frauen, vor allem in Afghanistan, nicht frei bewegen können. Also dieses einfach rausgehen in die Stadt ist da eher nicht der Fall oder selten der Fall. Doch einmal. Ja, آزادانه بدن یک کار کنن، آزادانه پول بده سیارن، همه چیزهای زمان طلبا هر کاری که بخواستشون بزرگ تعمین میکنن. اما در خود کابل کست، زنان میتونن به تنهایی بیرون بدن، زنان میتونن به تنهایی درس بخونن، زنان میتونن هر علاقهی که داره شغل خود داره، میتونن به اون برسن. اما در ولایت های دوردست ما، زنان من چی که خود مردای ما نمیتونن، آزادانه یک شغل داره انتخاب کنن، مثلا چی رسومی باشن، یا مجسمه سازی باشن. In einigen Gegenden Afghanistans haben noch nicht mal Männer die Freiheiten, einen eigenen Beruf auszuwählen, zu bestimmten Tageszeiten in die Stadt, auf die Straße zu gehen aufgrund der Taliban-Herrschaft. Das heißt, natürlich sind dort dann dementsprechend die Frauenrechte umso weniger bis fast gar nicht vorhanden. In Kabul selber ist es den Frauen inzwischen, haben die Frauen eher einen größeren Spielraum, das heißt, haben dort auch mehr Freiheiten, können auch alleine auf die Straße und können zum Teil auch einen Beruf annehmen, aber seiner Meinung nach besteht die Problematik darin, dass in Gegenden, die noch von den Taliban beherrscht werden, eben noch nicht mal Männer die Rechte haben und die Freiheiten, geschweige denn dann Frauen. Ja, die Menschenrechte einfach sind nicht gegeben. Ja. Ja. Ich würde gerne wissen, ob die anwesenden Männer die Frau eigentlich als gleichwertig ansehen, wenn die aus so einem Land kommen. Es würde mich halt interessieren, ob sie jetzt so der Meinung sind, dass es jetzt gleichwertig ist, ob sie so vielleicht auch mitgegeben das Bild haben, dass die Frau nicht so wichtig wäre. Okay. این خانم میپرسه به نظر شما زنان مساوی هستن امرای مردا یا نی؟ از نظر خودتان زنان مساوی هستند بر امو حقوق که مردان داشته باشن زنان هم باید داشته باشن یا نی؟ Ja, also sie sind gleich auf gleicher Augenhöhe und sie hätten auch gern, dass die Frauen die gleichen Rechte haben. Ja, du. Sorry, ich muss da gerade mal was dazu sagen, ich finde die Frage nicht gut, weil also ich glaube, das setzt Leute ziemlich unter Druck, wenn man sie sowas fragt. Und ich glaube, also, wenn deutsche Männer sowas fragt, dann sagen die natürlich auch, sie finden, dass alle Frauen die gleichen Rechte haben sollten, aber eigentlich. Tun sie manche auch, ja. Ich glaube, in so einem Land ist das auch schwierig, dann kriegst du gehört, so darf seine Frau alles, ja, auch als Mann ist schwer. Magst du das noch übersetzen? Ja. خانم نینا فکر میکنه که اون سوال خوب سوال نیست چون اون اطور یک سوال نفرار زیر فشار میاره ام اگر یک مرد آلمانی باشه اون ام زیر فشار میاره و باید بگویه که آن این چیز ما میخوایم چون به نظر از اون این سوال خوب سوال نبوده Also ich glaube, dass es halt auch in so einem Land, wenn so Regeln herrschen, auch schwierig ist als Mann. Du stehst ja da auch unter Beobachtung, so dann, wenn du dann nicht so machst wie alle Männer. این خانم میگه که برای یک مرد در افغانستان سخت است میشه که سخت باشه که برای زن خود آزادی بده چون در یک موقعیت است که زنان آدم قدر آزادی نمیده و اگر این برای زن خود آزادی بده دیگر مردا یا دیگر شورا میشه که باشه فشار سر از این مرد سر ایره زید فشار میارن این به نظر شما درست هسته یا فکر میکنین که هر کس میتونه کار هر مرد باید همقدر آزادی بر زن خود بده که دلش میشن نی که این مردم چی میگن؟ هرچی وابسته به محیط هستن. محیط افغانستان ایجاب نمیکنه که مثلا یک مرد خانم خود اجازه بده که یک پردون نیمه را بکشه و یک امرا یک واسکت بخیزه بیرون برای یا برای لحوز امرای بچه ها بازی کنه. در محیط افغانستان اصلا اجازه را خود مرد از او آزارنده شما باشه و در دلش کدوم گفه نباشه اما از خاطر محیط اجازه را نمیده به خانم بخود که این رقم لباس را بکشه و امرایش یک جای بیرون بره یا خودش تنها بره. طبعا محیط افغانستان یک ذره محیط سختگیر است، محیط اسلامی است، ایجاب نمیکنه که هرچه کارهایی را که خانم از دلش بخواهه یا خود شوهر والا آزارنده باشه او کار کنه. طبعا محیط تاثیر خود داره. Okay, also stimmt Ihnen zu, die Gesellschaft macht macht das schon aus, also die Gesellschaft übt einen bestimmten Druck auf, aus, das heißt ein Ehemann, um sein Beispiel aufzugreifen, ein Ehemann in Afghanistan hätte Probleme damit, wenn seine Frau ein bestimmtes Kleidungsstück, sagen wir jetzt bauchfrei anzieht oder eben Hotpants anzieht oder in einem Schwimmbad was nicht geschlechtergetrennt ist, geht, da eben die Gesellschaft auf ihn den Druck ausüben wird. Und nicht unbedingt, klar auch auf die Frau, Ehefrau, aber primär jetzt als auf ihn. Aber auch was ich halt Frauen noch denke, das Frauenbild haben wir auch hier in Deutschland, das nicht gut ist, immer wieder. Also wir haben hier den Sexismus genauso, also wir haben hier auch einen Sexismus und irgendwie finde ich auch in den Medien, wie eine Frau irgendwie dargestellt wird, wird das, also es ist eine andere Auslegung sozusagen, aber wir haben die Probleme hier genauso noch auf eine gewisse Art. Also natürlich haben wir viel mehr Rechte und es ist, ist eine andere Art, aber der Sexismus ist trotzdem auch noch da. Also, ja. خانم عدین خانم عدین من دوچه من هر بینچه بده یه درست و بیم اخته باید خانم عدینا میگه که عکس‌های زنان در آلمان هم خوب عکس نیست یعنی که نی باید کدام لباس بپوشن اما در زیاد مجله یا میبینین که زنان بسیار کم کالا میپوشن یعنی در هم در آلمان هم یک عکس زن است که هم اینجا زنان اقدر آزادی ندارن که بگوین ما میخوایم پت را برم در اینجا هم در آلمان هم آدم یک عکس زن داره که اینا امگی در کلی امگی بند شدن که بسیار کم کالا با ترون سال بسیار کم کالا می پوشن. Aber also erstens mal haben wir halt überhaupt keine politische Krisensituation in dem Ausmaß und uns geht es halt wirtschaftlich total gut, was ja auch voll viel ausmacht in der Gesellschaft halt. Also und also ich habe mal auf Facebook ein total cooles Bild gesehen, das war echt interessant, aber ich glaube, das hat so das Problem der Frau global voll gut dargestellt. Das war so ein kompletter Frauenkörper, aufgeteilt in der Mitte. Und auf der einen Seite war halt so die Frau mit Schleier und irgendwie, keine Ahnung, alle möglichen Sachen, die halt so assoziiert werden mit Unterdrückung der Frau in der islamischen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, die andere Hälfte, war eine Frau halt so in der westlichen Gesellschaft mit, keine Ahnung, die Brüste müssen groß genug sein, der Bauch muss flach sein, du musst Make-up tragen, die Fingernägel müssen gemacht sein und so weiter. Also das halt, egal wo du als Frau bist auf der Welt, hast du immer irgendwelche Erwartungen zu erfüllen und bist immer irgendwo auf Nachhinweise unterdrückt. Es ist anders, aber es ist auch eine Unterdrückung. Und wir denken immer, dass wir hier total frei sind oder so. Das ist ja eigentlich auch nicht so. Du musst es trotzdem nicht mitmachen. Ich meine, du wirst gleich in so ein Bild durch die Medien. Ja, natürlich. Ich mache das auch nicht mit, aber viele machen das mit, weil es sehr schwierig ist. Das ist ja genau wieder dieses Gesellschaftliche, das ist in der Gesellschaft, also was Müller gerade gesagt hat, dass es in der Gesellschaft so krass verankert ist, dass es voll schwer ist, sich auch davon loszulösen, rauszukommen. Also auch wenn man es nicht muss. خانم نینا یک عکس با فیسبوک دیده بود که یک خانم هست که نیمش یک حجاب پوشیده و نیمش کالای این آلمان های پوشیده و به نظر خانم نینا این زنان غیر زیر فشار هستن، چی باشه در افغانستان که باید یک حجاب بپوشن یا چی باشه در این ملک ها که باید فیشن کنن، باید کالای کوتاه بپوشن؟ مهم ایست که یک ملک که سیاستش درست باشه، که حقوق عقد بته برای نفوس خود، اونو مهمتر است از این که کدام عکس یک خانم، چی عکس یک خانم باشد یا چی کالای یک خانم باشد. درست است، حکومت در افغانستان فعلا به مردای خود عقد شده نمیتونه، چی برسد که با خانم عقد شده؟ در خود کابل اگر یک آدم غریب برای یک زورمند با از خاطر کدام کار یک دعوا کنه، طبعا تمام دوائر دولتی، تمام جا، تمام محکمه هم کارهای انجام میده که به نفع زورمند باشه. اما آدم غریب در افغانستان هیچ عقش تامین نمیشه، چی برسد که مثلا به خانمای ما کسی عقش شده بده یا کدام کار دیگه شده. طبعا در افغانستان حکومت ما حکومت ضعیف است، نمیتونه که تمام رسیدگی ها و حقوق انسان ها را برآورده بسازد. نمیتونیم مثلا بگوییم که در اروپا خانم ها تحت فشار هستند به خاطر که لباس های کوتاه باشند را پیشن کنند، در افغانستان تحت فشار هستند به خاطر که حجاب کنند. در افغانستان تمام مردم افغانستان تحت فشار هستند، تحت فشار چهار دانه آدمه که خودشان دوز هستند، خانم های خودشان راحت هستند و خانم های خود همه چیزها را تدبیر کنند، اما در افغانستان به خانم های غریب و مردم غریب هیچ چیز را تامین کرده نمیکنند. Die Problematik, die er anspricht, ist, dass in Afghanistan jetzt unabhängig, was für ein Frauenbild dort herrscht, liegt das Problem darin, dass, dass es keine stabile Regierung gibt. Das heißt, wenn es zu einem Zwischenfall kommen sollte, dann wird man immer dem reicheren der beiden Akteure, die beteiligt sind, das Recht zu sprechen. Das heißt, es ist dann unabhängig davon, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Es ist die Problematik liegt darin, dass es immer, dass es eben die Korruption gibt. Das heißt, dass die Reicheren immer reich werden und die Ärmeren immer ärmer werden in Afghanistan. Aufgrund eben einer destabilen oder instabilen Regierung. Da schreibt sie auch, dass ganz viele Investitionen, die ja auch von Europa und so überhaupt nicht ankommen. Und die Regierungsmitglieder immer größere Häuser haben und da das Geld fast, ja. این خانم ها میگه که راست میگین، با این کتاب ها میگن که بسیار زیاد پول که بر افغانستان روان میشه ایچ وقت برای مردم که ایره کار دارن نمیرسن. Ja, du hast dich gemeldet. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Region, aber in den letzten Jahren ist ja sehr viel der Blick geworfen worden auf die Arbeit für Frauenrechte in Rojava durch die JPG und JPG. Und mich würde interessieren, hat das in irgendeiner Weise auch Rava beeinflusst in ihrer Arbeit oder in der Art, wie sie wahrgenommen werden? Oder haben die da irgendwie eine Haltung zu oder einen Kontakt zu? Oder wird das als getrennte Räume so wahrgenommen? Bei Rava weiß ich nicht, aber Malerei Toya postet immer wieder über Rojava Sachen und zu Kurdistan. Und sie ist sehr begeistert von Rojava und die Frauenkämpfe dort. Und sie hat da Bezug dazu. Bei Rava weiß ich es leider nicht. Aber bei Malerei, sie ist da in Kontakt und findet, also, und tut das eigentlich auch werben. Also in ihrer Facebook-Seite und sowas, da schreibt sie immer wieder über die Frauen in Rojava und sieht das als sehr wichtigen Kampf an. Ja. Bei Rava, tut mir leid, da weiß ich es nicht. Ich finde es nur deshalb interessant, weil ja ein großer Teil von der Problematik jetzt auch zu sein scheint, dass die Regierung dort eigentlich nicht fähig ist, die Probleme zu lösen oder nicht gewillt ist, die Probleme zu lösen. Und dass in Rojava ja ein großer Teil von der Ideologie ist, dass die Kommunen, die Nachbarschaften selbst dazu befähigt werden, solche Probleme zu lösen. Also ich finde es interessant, wenn da auch Kontakte tatsächlich da wären. Das stimmt. Wenn du möchtest, keine Ahnung, ist mir gerade die Idee gekommen, ich wollte Rava auch schon lange meine E-Mail schreiben, dass ich das dazu schreibe und darf die auch mal fragen, ob sie da in Kontakt stehen oder ob sie überhaupt, ob sie die Gruppen, ich, also kann ich gerne mal machen, finde ich auch interessant, danke. در کردستان یک گروه به نام راجاوا است که وام برای آزادی و حقوق زنان می جنگد و این آقا پرسان کرده که یک گروه راوای افغانستان امرای این گروه کردستان ارتباط دارن یعنی اما خانم ادینا گفته که فکر نمی کنه که ارتباط داشته باشن خانم ملالا جویا امرای از این گروه کردستان به تماس است اما این گروه راوانی Haben Sie alle jetzt Hunger? Genau, sonst würde ich sagen, da gibt es noch Trinken und Essen und ich mache ein bisschen Chegib Musadek im Hintergrund an, wenn das Internet reicht. Und danke nochmal fürs Kommen und Zuhören. Was? Ja. Wir haben ja. Ja. Ja, gerne. Ja. Ja. Wir haben ein kleines Anliegen, wir sind hier von Teachers on the Front. Ja. Du hattest ja vorhin schon das Thema Ablehnungen und Abschiebungen kurz angesprochen. Wir haben hier leider den Fall von unserer ersten Ablehnung. Und wir versuchen im Moment für Sunil einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Mhm. Es laufen auch schon mehrere Bewerbungen. Morgen werden wir nochmal mehrere Bewerbungen rausschicken. Und wir suchen für ihn im Moment eine Begleitung oder Unterstützung beim Deutschlernen. Also er ist zwar im Moment in der Volkshochschule fünfmal in der Woche in so einem Intensivkurs, aber wir suchen im Moment für ihn noch jemanden, der ihn persönlich unterstützt beim Deutschlernen, um halt seine Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu erhöhen. Und vielleicht ist hier jemand im Raum, der ein bisschen Zeit hat. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der Zeit hat. Ja. Also könnt ihr euch gerne an uns wenden. Oder direkt an zu mir. Dankeschön. Ja. Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, Konversation zu üben. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Also es wäre eigentlich einfach, jetzt nicht irgendwie kurz. Also die Grammatik und so kommt ja ein Kurs. Also es geht darum, eher zusammenzusuchen und Konversation zu machen. Okay, vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit und guten Appetit. Ja, weiß ich auch nicht. Nils, wie geht das aus? Einfach draufdrücken. Wir wurden ja aufgenommen. Super. Ja, du auch. Okay. Und vielleicht mal gucken, wie wir das irgendwie zuschicken können. Ja. Okay, wie geht das denn jetzt? Ah, was im Kopf? Ja.